1. Dre Ditcham, Sulamith, Damn It Would Ditch Betracton Conin. Was Janor Mokteta and Sulamith Sehen, Etwa Den Regen im Doppelchor? 2. Why An Nutiger Shine and Dane Fuss in Den Sandalen, Du Edel Tochter? Die Rundungen Dana Huften Gleichen Einem Kunstvoll Gefertigten Hausmuck, Geschaffen von Geschickten Handen. 3. Dane Nabel Gleicht Einem Wald Fonten Becken, Das Stets MIT Wurzigem Wein Gefult ist, Waren Dane Leib Einem Weisenhofen Arnold, Der von Lilien umgeben ist. 4. Dane Brust sind Weis Wei Young Ray Kalbchen, Vergleichbar MIT's Willings Gesellen. 5. Dane Hals Gleicht Einem Elfenbeinturm, und Dane Organ sind Y die Teich von Hesbenem Tor von Bathrabim, Waren Dane Nays DM Libanonterm Arnold, der in Richtung Damascus blickt. 6. Dane Haupt auf Dir Gleich DM Berg Carmel, und Dane Haar hat die Farb von Purper, so dass selbst ein König von deinen Locken gefesselt word. 7. Why Wunderschön und Anmutig bist du doch, o Geliebt, die Grost aller Freuden? 8. Dane Gestalt gleicht eine Palm, und Dane Brust Arnon Reifentrauben. 9. ICH Biebsichtig, die Palm zu erklimmen und Eierswige zu ergreifen, Mogen doch Dane Brust den Trauben am Weinstock gleichen und der Duft deines Atems den Apfeln. 10. Dane Gorman Sei der Erlesenste Wein, der Mainem Geliebten Sanft Heinunterfliest und Debi über Lippen und Zahn gleitet. 11. ICH Gehor Mainem Geliebten und Sein Verlingen gilt Ausschließlich mir. 12. Komm, mein Geliebter, lass uns gemeinsam aufs Feld hinausgehen und dort inmitten der Henneblumen verweilen. 13. Wir wollen früh zu den Weinbergen aufbrechen, zu prüfen, ob der Weinstock bereit sprießt, die Bluten sich Jeffnet haben und die Granatapel Bluhen, dort wird ICH dir mein Lieb schenken. 14. Die Mandragoren Verstromen ihren Duft, und an Unsirenturen befinden sich allerlei kostlich Früchte, so all frisch als auch all tier habe ICH, mein Geliebter, für dich aufbewahrt.